Neues vom Nerz. Wie die Tagesschau am 29.01.2023 um 15.48 Uhr vermeldete, gibt es Neues vom Nerz. Nach Ausbruch der Vogelgrippe seien auf einer spanischen Nerzfarm zahlreiche Tiere gestorben. Experten sind nun der alarmierten Ansicht, dass sich das Virus H5N1 an Säugetiere anpasst, somit für Menschen gefährlicher wird und sich das Infektionsrisiko für Menschen steigert. Vereinzelt seien die Erreger schon in Waschbären, Füchsen, Mardern oder Seehunden, sprich Säugetieren, gefunden worden. Angeblich Einzelereignisse, aber bei dem Ausbruch in Spanien im Oktober 2022 könnte es sein, dass sich der Erreger wirklich dann von Säugetier zu Säugetier, also von Nerz zu Nerz, ausgebreitet hat. Das könnte unter Berücksichtigung der größten jemals dokumentierten Vogelgrippewelle bei Vögeln bedeuten, dass der Erreger mehr Gelegenheiten hat, auf Säugetiere überzugehen. Die engen Haltungsbedingungen der Nerze soll für eine solche mögliche Ausbreitung unter diesen Tieren förderlich gewesen sein. Für Tom Peacock vom Imperial College in London sei das unglaublich besorgniserregend und ein klarer Mechanismus, wie eine H5-Pandemie starten könnte. Als auf einer Farm in der nordwestlichen Region Galizien im Oktober vergangenen Jahres dort gehalten Tiere zu sterben begannen, ergaben Tests, dass das H5N1-Virus zu den Todesfällen geführt habe. Daraufhin seien die mehr als 50.000 Nerze der Farm getötet und ihre Kadaver vernichtet worden. Farmarbeiter selbst wurden angeblich nicht infiziert. Laut Huolan Chen, der Virologin des Veterinärmedizinischen Forschungsinstituts Harbin in China, deute eine Ausbreitung unter Säugetieren hingegen darauf hin, dass es ein größeres Risiko für die öffentliche Gesundheit gebe. Da sind wir dabei, dat is prima, viva Nerzzuchtia und die Zombies warten schon. Fliegende Zombie-Nerze, ein Wunder der Evolution, demnächst auf diesem Erdball. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 127. Die heutige Konserve wird dominiert vom Lavalierschritt-Tieren anlässlich eines Rückrufs und diversen Off-Topics einer Steinbruchbegehung featuring Frank Backhaus. Doch hört selbst. So, wo gehen wir denn her? Ich kann nichts gucken. Es gibt ja hier so eine Waldrunde. Aber du hast doch Handys. Weil irgendwo ging hier mal so eine Straße seitlich ab. Da kann man Bogen gehen, dann geht es dann oben durch den Wald. Dann guck mal, wo der Bogen hergeht. Wo sind wir denn? Da, wo der blaue Punkt ist. Das kann ja nicht sein, jetzt wären wir neben der Straße. Ja, ne, wir sind ja auch, das ist ja eine Hauptstraße. Wenn wir das weiter... Ah. Wir sind genau auf einer Straße. So, ja. Würde ich doch sagen... Kann man doch auch irgendwie gehen. Ja, gehen wir hier mal rein. Tja, scheint ja ein Werk zu sein. Da sind wir falsch. Da müssen wir den nächsten nehmen. Ach ja, wie das so ist. Ja, es ist Dienstag, der 31.01.2023. Und wir sind nicht zu Hause, sondern in Wenden. Ist das hier Wenden? Wenden-Altenhof. Wenden-Altenhof, ja, wie die Holte sagt. Der Grund dafür ist ein Rückruf vom Auto oder der Autos. Ob hier jemals was passiert wäre, man weiß es nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Benzinpumpe meines Fahrzeugs sich hier verformt bei den hiesigen Temperaturen. Aber man weiß es nicht. Und wenn man denn so nett eingeladen wird, dann lässt man es halt machen. Ist zwar lästig, ist aber so. Und während die am Auto frickeln, sprich Rückbank raus, Benzinpumpe raus, wieder eine Benzinpumpe rein, Rückbank wieder rein, gehen wir hier eine Runde spazieren. Das sonntägliche Schrittieren fiel nicht aus, aber war anderweitig. Wir hatten die Außenaufnahme für das andere Projekt, sprich Nachhall aus ehemals Nummer 1. Und dabei haben wir unsere Schritte auch zusammengekriegt. Und es ist sogar ein wenig dabei für diesen Podcast abgefallen, denn die Aufnahme wird so schon bei ungefähr 2 Stunden liegen, also innen und außen. Da musste da nicht noch eine Stunde Palaver dazu. Und die Stunde, die schneiden wir jetzt hier rein, beziehungsweise ich. Und so kommen wir dann gleich auch dazu, mal den Frank als Gast in Konservenradio Dosenhausen zu haben. Im Moment bin ich allerdings mit der Holden unterwegs und jetzt gucken wir mal, was es hier noch so zu gucken gibt. Es ist hier in erster Linie so ein Hügel. Unten ist ein Autohaus, metallverarbeitender Betrieb. Dann sind hier noch diverse andere Firmen, Automation, Projektplanung, alles Mögliche. Eine Pizzeria. Ich weiß nicht, sind wir neulich mal hier hochgegangen? Das kann sogar sein, ne? Ich meine, ich bin hier mal gegangen. Hier gab es mal Caches. Die habe ich auch mal bei so einer Aktion abspaziert. Aber mit wem war ich denn mal hier? Oder bin ich da komplett im falschen Film? Ich weiß gar nicht. Mann, Mann, Mann. Ja, das mit dem Gedächtnis, das ist so ein Ding. Hier ist ein Kindergarten, so wie es aussieht. Und daran hängt ein Schild. Defibrillator 90 Meter. Da ist ein Schild. Wir müssen gleich da oben geradeaus hoch, aber mal gucken, was auf dem Schild steht. Altenhofer Geschichtsweg. Station das alte Ehrenmal. Geschichte. Das erste Denkmal, das zu Ehren der Gefallenen von Altenhof errichtet wurde, stand an diesem Platz. Es ragte wie ein mahnender Finger in die Dorfmitte hinein. Auf ihm waren die Namen der gefallenen Vermissten des Ortes Altenhof vom Deutsch-Französischen Krieg und einer der beiden Weltkriege, eingemeißelt. Ja, steht noch eine ganze Menge mehr. Und jetzt fängt es an zu regnen und überhaupt bin ich ein wenig unbegeistert. Ob des Regens, ob des Spazierens. Wäre ja schön, wenn das Wetter schön wäre, aber naja, haben wir halt mal Pech. Und das Ganze nennt sich dann Urlaub. Achtung, Videoüberwachung. Das ist immer schön, wenn Leute schreiben, dass da was videoüberwacht wird, aber sie nicht schreiben, wer dafür verantwortlich ist. Warum musst du denn da ein Schild hinhängen? Weiß ich nicht. Sobald es in den öffentlichen Raum reinragt, ein steiler Berg. Ich bin schon wieder außer Atem. Sieht aber nicht aus, als würde das aufhören zu regnen. Guck mal, wie diesig das da überall ist. Man kann mit Mühe und Not bis zum nächsten Berg gucken. Boah, die Bank ist ja auch lustig, ne? Bitte. Wir kommen an eine Kapelle. Also wir sind quasi hier den Berg raufgegangen. Marienweg, Siedlungsweg, wie auch immer der da heißt. In Richtung Wenden. Und jetzt gibt es hier eine St. Josef-Kapelle. Und gegenüber ein Kreuz. O Wanderer, wenn du heute an Christus nicht gedacht, so sei durch dieses Kreuz Erinnerung dir gebracht. Jetzt warten wir mal das Auto ab. Altenhofer Geschichtsweg, Station Josef-Kapelle. O heiliger Josef, du halt aus und gießt des Himmels Segen aus. Hier über unseren kleinen Herd, das Lieb und Eintracht stets sich mehrt. Dass Fried und Freude uns begleit und Gottesfurcht uns steht zur Seite. Dass unser Tun die Tugend ziert und unser Weg zum Himmel führt. Das ist heut unseres Herzen Bitt, sei du und bleib in unserer Mitt. Dir geb ich heut mit frohem Blick den Schlüssel zu des Hauses Glück. Schließ all die meinen und auch mich in Jesu Herz, das bitte ich dich, dass hier uns jeder Tag vergeht, wie dir im Haus zu Nazareth. Amen. Die Geschichte dieser Kapelle hängt mit der früheren Prozession zu Frohen Leichnam zusammen. Deren Weg verlief von der Pfarrkirche in Wenden über diese Josefskapelle zur Dörnschlade. Von dort dann zum heiligen Antonius an der Hünsbonner Straße weiter über Weide und Rübenkamm zur heiligen Agathe an der Verbindungsstraße Wenden-Ottfingen über die Brüner Höhe zum Marienkapellchen, schließlich entlang dem Hilmicker Kreuz auf dem Rehberg über Möllmicke zurück zur Pfarrkirche. Es darf wohl angenommen werden, dass die Josefskapelle die jüngste im Reigen der Stationen gewesen ist. Auch bei anderen Prozessionen zu kirchlichen Marienfesten führte der Weg von Wenden über die Josefskapelle zur Dörnschlade. Ihre heutige Gestalt erhielt sie 1958, sie war unansehnlich geworden und sollte renoviert werden. Die Altendorfer aber packte unter ihrem tatkräftigsten Vorsitzenden Eduard Wurm, in Klammern Rickesen, richtig zu. Sie trugen die alte Kapelle ganz ab und errichteten sie innerhalb weniger Tage von Grund auf neu. Die Maurerarbeiten leistete Anton Reichling. Albert Böhler übernahm das Verputzen, die Holzarbeiten Bernhard Kühn und Alois Jung den Anstrich. Sie alle übrigens aus Altenhof. Wir mal ein Foto machen. Bedankt. Aber ja, das Geschichtsträchtige so ein bisschen, ne? Ist ja auch. Dann haben die Leute mal was. Ja. Einmal das Kapellchen. So, dann denke ich, gehen wir jetzt mal hier weiter, ne? Irgendwie, mal gucken, was passiert. Wir wählen den Weg weiter den Berg rauf Richtung Dornschlade. Was hier tröpfelt, ja, tut mir leid. Es regnet auf den Schirm und der ist nicht ganz tongedämpft. Aber ich habe halt noch keinen Schirm, der irgendwie innen mit passendem adsorbierenden Schaumstoff ausgekleidet ist. Wir befinden uns jetzt am Schützenplatz. Es ist der Sportplatz, aber auch der Schützenplatz. Und vor mir ist der abgelassene Kugelfang für die Schützenbruderschaft, die hier direkt an der Straße in der Regel auf den Vogel schießen. Die Schussweite ist nicht sehr weit. Das kann man hier von dem, ich schätze, das sind vielleicht, ja, wenn er oben hängt, lasset mal 15, 20 Meter sein. Je nach Kaliber sollte es keine Schwierigkeit sein, dann da die Latte durchzuschießen. Es wird wahrscheinlich ein ganz dolles Spektakel sein. So. Wir weichen von der Straße ab, gehen hier in einen land- und forstwirtschaftlichen Weg. Teilweise gibt es hier noch Eis. Ansonsten ist er relativ matschig. Ich meine, ich bin den damals gegangen, als es hier noch ums Cachen ging. Aber ich bin mir da nicht mehr sicher. Das ist jetzt hier reines durch die Gegend laufen. Ich hoffe, meine Holde kriegt das mit ihrem Handy noch geregelt, uns irgendwann wieder zurückzuführen, wenn ich mich hier gänzlich verirrt habe. Aber möglicherweise passiert das auch nicht. Ist aber echt doof, dass das hier noch so vereist ist. Ist auch ziemlich kalt an Händen, also ich bin eh unbegeistert. Ich war heute Morgen Auto waschen und das war schon bei den derzeitigen Temperaturen knapp über Null eine gewisse Tortur. Obwohl ich eigentlich nur die Lanze bzw. die Lanzen halten musste, aber es piekte dann doch ganz ordentlich in den Fingern. Also wenn ich mir überlege, dass ich jetzt so mit Feuchte und allem möglichen Zeug stundenlang draußen arbeiten müsste, hätte ich nicht wirklich Bock zu. Rechts neben mir Wald, links neben mir Stoppelfelder, parallel zur Straße. Ich meine, damals bin ich noch an einer größeren Kapelle oder Kirche, keine Ahnung, vorbeigekommen. Vielleicht ist das auch eine von denen ich eben vorgelesen habe. Wird sich rausstellen, ob ich da instinktiv wieder hinfinde. Wie gesagt, ich bin hier nur einmal hergegangen und das damals mit Navi. Eine wirkliche Erinnerung habe ich, glaube ich, nicht. Naja, wir werden sehen. Es ist echt fies rutschig. Ich gehe hier oben auf dem Feldrand. Da ist es besser. Toll, am Feldrand ist dann die Hundescheiße. Da kann man dann auch nicht hergehen. Bedauerlich, alles sehr unschön. Aber na gut, muss man durch. Der Hundekotbeutel liegt hier leer auf dem Weg. Es ist jetzt das Neueste. Man lässt den Hund irgendwo hinkacken und wirft einen Beutel daneben, frei nach dem Motto, wenn es dich stört, pack's halt ein. Auch interessant. Ja, und jetzt teilt sich der Weg. Jetzt weiß ich auch nicht. Eher daher oder daher. Ich weiß es nimmer, wo wir hergehen sollten. Ist das eine Vorstellung? Nee. Mich darfst du nicht aussetzen. Ja, aber der Weg, der sieht hier nicht ganz so. Aber ich weiß nicht, wo wir dann landen. Vielleicht müssen wir zurückgehen. Ist ja egal, Hauptsache Schritte. Ich habe auch nichts, wo ich mich dran orientieren könnte. Wenn hier wenigstens irgendwo ein großer Mast stünde oder so, das wäre ja schon gut. Ja, letztes Wochenende. Frank, unsere Holden und ich waren im Kohlmeiersteinbruch. Den Indoor-Teil haben wir schon vor ein paar Wochen aufgenommen. Das war so die grundlegende Besprechung, was man in Karten, im Internet, in Büchern irgendwo noch finden kann. Und was jetzt wirklich noch draußen zu finden ist, das heißt vor Ort, das wollten wir uns dann anschauen. Genau das haben wir dann am letzten Sonntag gemacht. Weshalb, wie ich erwähnte, das übliche Schrittieren ausfiel. Dabei ist halt eine ganze Menge Tonmaterial abgefallen, was. Es gibt eine Nachricht bezüglich unserer Autos. Ja, die Holde bekommt gerade Nachricht, was denn mit unseren Kfz ist. Und wenn sie sagt, dann überlegen wir mal, wie wir es machen. Das kann eine gute Nachricht sein. Das kann auch eine schlechte Nachricht sein. Wir sind mit zwei Autos hier. Wäre gut, wenn wir wenigstens eins hätten, um wieder nach Hause fahren zu können. Wenn wir eins hier lassen müssen, wäre nicht so schlimm. Aber ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. So, ich bin neugierig. Sprechen Sie in dieses Mikrofon. Dein Auto wird in circa 2 Stunden fertig sein. Meins früher. Wir können gleich wieder runter, eine halbe Stunde ungefähr, und dann vielleicht auch nach Wenden rein Kaffee trinken oder so. Können wir. Müssen wir aber nicht. Wir können aber auch 2 Stunden spazieren gehen. Ja, können wir auch. Ja, dann also noch 2 Stunden. Ja, weil die sind ja jetzt erst aus dem jetzt, ja, jetzt Haus ist jetzt ist halb, ein, halb eins, so sollte halb zwei, da habe ich ja auch meinen Termin gehabt. Also halb zwei. Deins ist fertig? In einer halben Stunde. Ja, bei der Holden ist es irgendein kleiner Kontakt an der Feststellbremse, an der elektronischen Feststellbremse so. Viele Autos haben ja heutzutage keinen gescheiten Hebel mehr, sondern einfach nur so ein Knöpfchen zum Hochziehen oder Runterdrücken. Und dann macht es irgendwie und dann ist irgendwie festgestellt, ja toll. Mein Auto hat glücklicherweise noch einen Hebel, einen Handbremshebel und einen Zug. Und hier scheint ja einiges los gewesen zu sein, was Holztransport angeht. Meine Fresse, ist hier Matsch. Wie kommt man denn jetzt da in, also da möchte ich jetzt nicht, möchte ich da runtergehen? Nee. Dann lass uns mal wieder zurückgehen und dann oben den Weg da hinten Richtung runter gehen. Ja, schade. Meine Holde hat selbstverständlich nicht die Wanderschuhe an. Es sind jetzt auch nicht unbedingt Friseusentreter, aber das optimale Schuhwerk für hier draußen und Nässe ist es nicht. Da müssen wir dann ein wenig Rücksicht nehmen. Aber für den anderen Weg wären jetzt wirklich Gummistiefel die richtigen gewesen. So, wo bin ich? Stehen geblieben bei letzten Sonntag. Ja, also es sind gut eine Stunde Aufnahme abgefallen. Ein Rand über, ach, alles Mögliche. Und bevor ich euch jetzt erzähle, was ich da erzählt habe oder was der Frank erzählt hat, hört es euch doch einfach selber an. War auch spaßig. Guck mal, ein altes Trafohäuschen. Liegt da ein Geocache? Und eine Weil normalerweise liegen da an Trafohäuschen Geocache. Das müsstest wahrscheinlich du dahinter. Das sieht schon so aus, als wäre da einer hintergekrabbelt. Ja. Die haben jetzt hier zuletzt die ganzen Bäume weggemacht, ja, weil die hier in die Freileitung gefallen sind. Aha. Da standen wir. Wir sind hier in diesem Ausbauland Deutschland, wir haben hier eine Freileitung. Weiter. Ich saß am Rechner, auf einmal wurde alles dunkel um mich herum. Da habe ich im ersten Moment gedacht, was hast du denn jetzt angeklickt? Ach, das war diese Aktion, wie doof, ne? Das war die Aktion, wo du mir geschrieben hattest, dass das Stromausfall genau war. Genau. Ah. Wo wir ja eine Aufnahme noch geplant hatten. Ja. Und ich dann voll der Hoffnung war, dass wir Strom bis dahin wieder bekämen. Aha. Hat ja auch stattgefunden. Ja, siehste. Aber das war dann die Ursache. Und dann haben die hier 2 Tage gestanden mit schwerstem Gerät und haben die Bäume abgesägt. Der Baum muss weichen, damit die Freileitung unbeschädigt bleibt. Der also, Baum muss weichen, damit so Freiheit Quatsch für Freileitungen. Genau. Weg mit den Bäumen. Freie Sicht für freie Leitungen. Hast du das mal gesehen, wenn die im Wald die Dinger wegmachen, dann haben die an so einem Hubschrauber unten so 4 Kreissägen hängen. Ach, echt? Vertikal, ja. Das sind so 4 Blätter. Ja. Und dann brettern die dann in so und so viel Abstand an der Leitung vorbei. Krass. Und schneiden alles an Ästen weg im Flug, was da eben ist. Musst du mal googeln, das sieht total Hammer aus. Ja. Ja, weil das ist halt, da muss der Baum weichen wegen so einer blöden Leitung. Anstatt dass man die Leitung einfach neben der Straße in der Erde verbuddelt. Da brauchst du wieder Frostschutz und die ganzen Steinbrüche sind ja zu, ne? Du erinnerst dich. Ich erinnere mich. Was ist denn das da vorne für ein Haus? Das hat ja auch fast kein Dach mehr, ne? Aber vielleicht kriegt man den Frostschutz auch aber da kommt aus noch Indien. Aber guck mal, da das Dach ist total kaputt, aber oben aus dem Schornstein kommt noch was. Irgendwann, das was ist das für eine Baracke? Das heizt einer. Ja. Das glaubst du nicht. Das Dach kaputt, aber heizen tun sie. Das linke Haus, das wird gerade beheizt. Ja. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass da überhaupt eine Notwendigkeit für besteht. Ja. Wohnt da einer, Hausbesetzer? Ja. Geil. Da kann man nicht sein. Fragen wir doch mal diesen Anwohner. Genau. Wir hätten mal eine Frage. Wir müssen uns mal ein Logo auf so einen Popschutz vom Mikro machen. Und dann können wir jeden Anwohner anquatschen. Und dann verfremden wir die Stimme wie diesen Hansel von ProSieben oder so. Ja, genau. Nee, darf man ja nicht mal. Doch, dieser Sprecher, Stimme verfremden darf man. Dieser Sprecher möchte nicht erkannt werden. Ja. Guck mal, eine Stereoanlage und eine Flex. Wenn man hier so alles wegwirft. Dass der das nicht zum Schrott hier bringt. Nein. Tja. Oh, Bohrkerne. Ja. Auch immer wieder gern genommen. was man hier alles sieht. Wir sind jetzt mitten unter, na, noch nicht mitten, aber wir sind jetzt unter der Wehltalbrücke. Schnell die Zeit verfliegt. Imposant, wie die hier das Wasser sammeln. Also hier in einem Bassin, da in einem Bassin und erst wenn das überläuft, geht da drüber in die Wiel. Und da vorne sind Gleise. Genau. Genau, rechter Hand sind Gleise. Habe ich jetzt hinter der Wiel. Habe ich jetzt einem Freund erzählt, dass mal in der Zeitung stand, dass die Strecke ja Intercity-tauglich sei. Ja, besonders im Kömpeltunnel oder was? Konnten da lachen nicht lassen. Ja, hat nee. Sich ja mal einer verstiegen in diese Äußerung. Ne? Also? Ich meine, die hatten ja mal ein Talent, haben die, glaube ich, mal drauf gesetzt auf die Strecke. Echt? Ja. Warum? Einfach nur, um zu gucken, ob es geht. Ich meine, wenn die Spurbreite passt, warum soll das nicht gehen? Ja, das kann ich dir gleich zeigen. Da, rumpelt vielleicht ab und zu ein bisschen, aber... Da wüsste ich mehrere Gründe. Ich meine, gut, so ein Talent neigt natürlich dazu, ohne Gründe auszufallen, aber das... Ich meine, den gab es ja damals schon. Ich glaube, den Talent, den gab es damals schon als ich noch zur Schule ging. Ja. Was heißt das jetzt? Vorsicht, Gegenverkehr, Eisenbahn hat Vorrang oder was? Ja, vor allen Dingen, dass die da eine Lokomotive mit einer Oberleitung abbilden. Ja. Bei einer Strecke, die derzeit maximal von einer Diesellok, Mini-Diesel-Rangierlok gefahren wird, gestern passiert. Das ist ein Plug-in-Diesel, also in diesem Talent. Ja. Das ist eigentlich so ein Stromding, aber der hat richtig. So ein Plug-in-Diesel und dann kann die noch mit 3 Stundenkilometer weiter. Nein, ist ein Scherz, Leute, ich kenne mich mit Eisenbahn nicht aus. Überhaupt nicht. Gar nicht. So. Betreten der Bahnanlagen verboten. Wie wieder. Scheiße, wie kommen wir denn jetzt hier rüber? Warte mal. Mal eben Frau fragen. Wir haben hier mal geparkt für einen Cash, ne? Ja. Meine ich doch, ne? Das kommt mir sehr bekannt vor. Okay. Erinnerung passt. Ja, da haben wir nämlich hier irgendwie, weil wir da nicht und da hinten. Ja. Das war doof. Ja, gut. Ja, ich hatte auch überlegt, ob wir mit dem Auto bis Nein. hier vorne fahren, aber das ist ja Warum? Quatsch. Warum? Die paar Meter? Das sind jetzt 800 Meter gewesen. Ach. Das tut ja keinem wirklich weh. Nee, das ist schon richtig. Ah. Das alte Problem mit den runden Schnürsenkeln ist, die gehen gerne mal auf. Trotz doppelter Schleife, da verstehe ich auch nicht, da bastelt man so teure Schuhe und haut da so schöne Schnürsenkel drauf, die nicht funktionieren, weil sie immer aufgehen. Kleiner Tipp, gehst du zum Schuster und lässt dir in die obersten beiden Löcher ja. 2 Löcher links, 2 Löcher rechts Haken reinmachen. Ah. So, dann hast du dann nämlich hast du oben. Wo? Also ich gehe ja immer hin. Ich habe ja hier noch Haken dran, gibt bei vielen dann nicht mehr. Ich mache eine Schleife und hänge die Schleifenösen in den zweiten Haken von oben. Okay. Ne? Dann sind, also, dann sind die drin und darüber mache ich dann noch einmal eine Schleife. Ja, ja. Wenn dann die äußere aufgeht, bleibt die zweite aber zu, weil die Bescheid. Auch in den Haken hängt. Weil wenn du nämlich mal an irgendeiner Wand rumboulderst, das ist früher schon mal passiert, als ich weniger wog. Ja. Ich erinnere da an Eisenkies, die ältere Gehörschaft erinnert sich vielleicht. Da wäre es fatal, wenn du da einen Schuh verlierst oder so. Das wäre dumm. Ja, und hier sieht man auch, dass der Wald arg gelitten hat. Ja. Und das Problem war ja eigentlich ursächlich. Da muss man ja auch immer mal wieder sehen. Da oben geht auch ein Weg. Ist das der, wo wir jetzt gleich drauf gehen? Auf den gehen wir, genau. Okay. Ursächlich ist ja das Problem, der Sturm Friederike, das vergisst man immer, der hat hier im Bergischen gewütet, viel Holz im Wald umgeschmissen und der oberbergische Holzbauer hat sich gedacht, lassen wir das mal liegen. Ne? Ja, und der Borkenkäfer ja hat sich gesagt, das ist ja doll. Und so hat man den Borkenkäfer wunderbar angefüttert und als dann 2019 der trockene Sommer kam, ja, hatten die Fichten keine Chance. Party on. Aber naja, ich meine, rückblickend war Oberberg ja ein undurchdringlicher Urwald, der von Westen her über den Rheinhöhenweg besiedelt wurde. Und das wird da jetzt auch wieder. Guck mal hier, Wanderweg offiziell ausgezeichnet. Aha. Kenntlich gemacht. Hier rauf, nach Hückhausen kommt man dann. Aber was neu ist, hier hat einer einen Stein hingelegt. Ach, das ist ja toll. Den knipst doch mal bitte. Gutes neues Jahr 2023. Ach, das ist doch schön. Das ist toll. Dann knipst den mal. Du müsstest mir dann nur mal irgendwann die ganzen Fotos, ne, ja, schicken, klar. Damit ich die dann in den Artikel packen kann. Ja, dem Steinleger sei vielen Dank gesagt. Du könntest du deine Geschichte über die Hülse noch mal erzählen? Die Geschichte über die Hülse, wieso? Hülsenbusch. Ach. Da gibt es ja auch jede Menge von. Ja. Hülsenbüsche. Ja, aber wer sich über die Hülse, der kann ja meinen Podcast hören, da habe ich das ja schon mal erwähnt. Ne? Man muss ja nicht alles, ich meine, es ist ja eigentlich auch schon alles gesagt, ne? Nur halt nicht von jedem. Also, hast du, ich habe das heute gelesen, der WDR, der hat es vertwittert. In Köln gibt es ja den neuesten Karnevalsskandal. Da haben die zwei Heilige, oder wie man das ausspricht, keine Ahnung. Ja. Und Karneval ist mir auch eigentlich Wumpe. Die haben so ein Lied über das letzte Schwein, was noch im Stall steht. Ne? Und danach ist ja nur noch. Und da haben sich die Veganer aufgeregt. Nein. Aber richtig, jetzt soll das Lied verboten werden oder so. Hör mal, ich. Da kannst du auch nicht helfen, ne? Nee, da kannst du nicht helfen. Ich habe dann gesagt, naja, mutmaßlich. Das ist aber hier. Was? Ich verstehe das nicht. Das ist ein Witz, oder? Deine Aufnahme ist leer. Also wie kann das? Jetzt weiß ich ja nicht, bis wo der aufgenommen hat, ne? Ja. Ah. Dann mache ich jetzt Folgendes. Ja. Da will ich nämlich den Rest hier. So, das geht ja gar nicht. Der falsche Stecker. Moin. Was heißt der falsche Stecker? Der geht nicht in Handy. Wenn ich den in Handy stecke, denkt er, das ist ein Kopfhörer. Das ist das Problem. Ich habe für den habe ich einen TRRS-Stecker. Ja. Das heißt auch den du. Nein, mein. Ich habe anders. Umgekehrt, ich habe es genau, ne? Andersrum. Ja. Ich habe mir extra das mit dem Adapter geholt. Hätte ich das gewusst, hätte ich einen zweiten mitgebracht. Hast du so ein Ding nicht? Du Böser. Du Böser. Aber wieso ist der voll? Das verstehe ich nicht. Oder Kälte. Ja, wäre natürlich doof, ne? Das spielt mal ab. Irgendwas stimmt hier nicht. Der hat auch, guck mal. Der hat auch keine Ahnung, welches Datum wir haben, obwohl der eine neue Batterie hat. Das hast du hier hinten alles eingestellt. Low Cut on, Auto Level off. Genau. Rack Format MP3. MP3. Oh, dann müsstest du demnächst bitte auch gucken, dass du auf Waffe aufnimmst. Das wäre mir lieb. Ja. Weil wenn du Waffe aufnimmst, dann kriege ich das besser geschnitten, weil so habe ich ja schon komprimiertes Signal. Aber warum nimmt er jetzt nichts mehr auf? Das ist ja bescheuert. Hast du denn den Stecker drin? Weil ohne Mikro? Ja, doch, müsst ihr mit den Originalmikros aufnehmen. Das, ne? Jetzt habe ich hier, und ich hätte gerne, dass der mal abspielt. Ich denke mal, es liegt an Batterien. Das steht hier auf Play, File 000, Play. Jetzt zeige ich doch gar nichts an. Batterien tot, garantiert. Ja, die ist ja neu, ne? Hä? Die ist neu, die Batterie. Nimm sie mal raus. Das ist ja verscheuert, ey. So aus Bock. Duracell. Ja, oh. Ja. Ist das nur eine? Ja. Mal drehen. Ich drehe die immer wegen Kontakt. Also wegen Kontakt, ne? Mhm. So, dann on. Geht das so schnell? Ah, ne. Ein bisschen länger halten. High. 33. Das sind doch 33 Stunden, 35 Minuten und Remain Time. Oder hast du das drauf? Kann ja nicht voll sein, ne? Ne, Remain Time steht ja, hier. Dann müsste es gehen. Dann ja. Stell mal auf Waffe, bitte. Nimm mal Waffeln auf. Wafe. So. Dann sagt dann eine Stunde 51 Minuten. Dann nehme ich einfach ab jetzt auf. Ja. Line out, mic in. Ja. Ganz sinnvollerweise nicht, sollte man eigentlich nicht stecken, wenn an ist, weil wegen der Phantomspannung, dann kannst du, wenn du Pech hast, kannst du einen kurzen machen. So, hat er. Record. Läuft. Ja. Darfst du nochmal klatschen? Ich habe jetzt genau das, was ich eben gemutmaßt habe. Ich bin voll verschwitzt. Ja. Jetzt zieht die Kälte durch die Klamotten. Ja, das ist auch fies. Weißt du, und dann hast du die Brustuhr richtig kalt und das ist jetzt nicht schön. Das heißt, ich muss jetzt den Schnaps aus der Jacke ziehen. Nee. Nee. Leider nicht, weil es ist noch Januar. Ach ja. Und ich bin ja abstinent im Januar. Stimmt. Deswegen, ich habe da leider, ja, das ist halt so. So, da steht ein Mülleimer. Das ist gut, da kann ich endlich mal diese Feuchtigkeit aus der Hosentasche holen. Dann ist meine Frau nicht so beleidigt, wenn ihr Schlüsselband plötzlich so nass ist von den Tempos. Ach, guck, hier ist ein Rettungspunkt. Ja. Den werde ich jetzt gleich mal vorlesen, damit man weiß, wo wir sind. Dieser Mülleimer ist aber auch total überladen. Hier gibt es sogar Sekt. Hier haben sie wohl Silvester gefeiert. Hier schreibt man ja auch hier ein könnte auch fast Fahrzeug. Hier könnte auch fast ein Hubschrauber landen an diesem Rettungspunkt. So, also Rettungspunkt. Ihr Standort im Notfall 12-9448-3 GM. Standortangabe bei Notruf bitte angeben. Die Feuerwehr der Stadt Wiel. Ja. Das ist dann der Moment, wo die dann versuchen, mit dem Onimog hier rauf zu scheppern. Ja, und das ist aber jetzt mal ein komfortabler Waldweg. Ja, hier ist auch viel Holz abgefahren worden, das kann man sehen. Einiges an Holz liegt hier auch noch. Und da kommen die LKWs schon gut durch. Und hier vorne war halt der Wendeplatz vor dem Steinbruch. Ah, guck mal, Knistereis. Da habe ich wenigstens das, was ich sonst sonntags auch immer habe. Das ist doch schön. Darunter ist es noch feucht. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, damit ich euch das nachher nicht in die Wohnung trage. Aber hier sind ja Stellen, die sind okay. Es knuspert der Andi, es bricht das Eis. Genau, ich bin ein sogenannter, Eisbrecher. Yeah. Kastanienmännchen mit Eisbrecherfunktion. Ja, so ist das. Ne? Druck ist Kraft pro Fläche. Ja. Viel Gewicht, wenig Fläche. Ich sage ja, Kastanienmännchen funktioniert. Kanack. Ist das sexistisch, wenn ich sage, eine Trine mit Krautstampfern wäre nicht so? Das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich, ne? Ich bin da. Darf ich nicht sagen. Ich bin da nicht die moralische Instanz, die das entscheidet. Ja. Da habe ich festgestellt, das können andere besser. Veganer. Entscheiden. Ist er das oder ist er das nicht? Ich würde sagen, nein. Ach, wir gucken mal, was das ist. Das ist nix. Ist vielleicht eine Verbindung zu einem anderen Weg, aber den muss man nicht nehmen. Ja, wir müssen nämlich hier um den Talkessel noch rum. Nehmen wir doch den. Spannung. Und läuft deine Aufnahme noch? Mal schauen. Hat ja eben was von einer Stunde gesagt, ne? Ja, nicht, dass die dann zu Ende ist, wenn wir unten sind. 56 die haben die ganze Zeit Minuten und 36. Hast du noch? Ja. Könnte ja klappen. Weil der erste Teil leider nicht dabei ist. Das wissen wir nicht. Das hören wir ja dann. Ja. Das kriegen wir hin. Irgendwie. Gucken, wie viele Files er auf die Karte geschrieben hat. Hier scheint ja einiges über den Weg gelegen zu haben. Ja. Schleifspur über Schleifspur. Schön, aber das ist auch frisch abgeschnitten. Ja. Das mag ich ja gar nicht so gern, auf Eis gehen. Nächster Standort im Notfall. 03-9448-1 GM. Ja, da könnt ihr dann die Rettung naht. Unseren Weg direkt nachverfolgen, wie wir wieder runtergehen. Schade, ich hätte Komoot mal mitlaufen lassen sollen, um zu sehen, was wir für eine Strecke gegangen sind. Da habe ich vorhin nicht für notwendig gehalten. Ist aber auch nicht schlimm, weil theoretisch können wir die Strecke ja anhand der Karte routen. Können wir tracken, ne? Also ich habe so eine Software, da kann ich einfach so per Routenfunktion, weißt du, von Garmin. Ja. Da kann ich einfach die Punkte setzen auf der Strecke. Dann kriegt man das ungefähr hin. Also jetzt nicht auf den Meter genau, aber nö, klar. Die Höhen und das alles im Profil, das kriegst du dann schon hin. Insofern passt das dann. Eben waren wir noch da. Ja. Meine Orientierung ist da die Wieltalbrücke. Man sagt mir, wir sind ganz schön nach Norden abgetrieben. Ne? Ja, aber macht ja nichts. Wir müssen ja unsere 10.000 Schritte kriegen. Wenn wir nachher noch Kaffee trinken und so, dann habe ich nachher zu Hause keinen Bock. Ja. Falls ich bei euch noch einen Kaffee kriege, sonst trinke ich zu Hause. Aber natürlich. Und dann auch danach habe ich keinen Bock mehr. Nee, das ist dann für heute auch gut Bewegung. Ja, denke ich auch. Komme ich ja meinem Ziel recht nahe, was ich mir gesetzt habe. Kommt jetzt eine Kilogrammangabe? Nee, aber es kommt keine Kilogrammangabe, aber die wäre ein Ziel. Das nenne ich jetzt zwar nicht, aber egal. Ja. Aber dann kann ich am. Hier ist auch noch so eine Kaule, eine kleine, wo sie mal was gebrochen haben. Dann kann ich da nämlich ganz entspannt am 1. die Abstinenzzeit mit einem kleinen Brand beenden. Aha. Genau. Einmal dem Lebergewebe eins draufbrennen. Ja, die hatten ja jetzt genug Zeit, sich zu entspannen. Die sich da im rechten Oberbauch rumräkelt. Normalerweise heißt das ja immer, du brauchst 6 Wochen, bis die halbwegs am Start ist. Aber 4 müssen auch reichen. Du weißt ja, ich bin nicht dick, ich habe eine große Leber. Hier ist es extrem spannend in der Luft. 380.000 Volt, würde ich mal sagen. falls diese Angaben heute noch stimmen und halt nicht 400.000 sind. Ich glaube, da kommt es auch nicht mehr so drauf an. Als ich meine Ausbildung gemacht habe im Elektriker-Dasein, da waren die Netzspannungen noch eine andere. Ja, ich erinnere mich. Also auch im Hochspannungsnetz war die anders. Also, weil ich verstehe das manchmal. Hast du da eine Ahnung? Hier steht jetzt so ein Pferdetrailer, ne? Ja, mitten in der Walachei. So, das ist ja nicht schlimm. Ja. Ich sehe die auch oft auf der Autobahn. Auf privaten Und dann Grund. Steht dann oben, Achtung, Pferde. Was wollen die mir damit sagen? Läuft jetzt gleich ein Pferd aus dem Ding? Oder kackt? Oder, ne, eben, was passiert? So, und dann Cheval Liberté, Heckklappe mit Hebehilfe, Brückesystem, Multiposition. Sind da diese Gäule vom Gnadenhof drauf, die du dann mit so einer Elektrorampe in die Karre kriegst, weil sie alleine die 10 Zentimeter nicht gehen können? Und deswegen Achtung Pferde, weil der Gaul jeden Moment aus dem Dingen fällt, weil er den Schritt nicht macht. Ich verstehe das. Da wüsste ich gerne echt mal, ja. Achtung Pferde, glaubst du, ich fahre anders, nur weil da einer so einen Gaultrailer hat? Nee. Da denke ich mir, ach, mit ein bisschen Glück, wenn du es richtig machst, gibt es heute Abend Gulasch? Ich glaube, dass das wieder einer dieser deutschen sinnlosen Vorschriften sind. Wenn du Pferde transportierst, dass du da hinten draufstehen haben musst, Achtung Pferde. Das ist so wie, dass auf einer frischen Kaffeetasse Achtung Kaffee steht. Ja, oder in Hot Content. Ach so. Ja, das ist ja meistens nur auf diesen komischen Styrobechern. Ja. Also ich habe nicht eine Kaffeetasse bei mir zu Hause, daheim. Ja. Ne, auf dem Hot Content steht. Nee, das steht Ikea. Also. Und als ich das letzte Mal irgendwo im Restaurant war, da stand dann Lavazza. Lavazza. Gut, vielleicht heißt Lavazza auch Achtung heiß, heiß weiß Kaffee. Ich nicht. Heißes Kaffee. Könnte sein, aber heißes Kaffee ich weiß ist. Es nicht. Nee, das ist so. Ja, liebe Gehörschaft, wir driften ab, aber das muss auch mal sein. Wir haben jetzt hier eine Kaffee-Durststrecke, denn hier ist im Moment nichts. Nee, außer Hunde. Außer alten Badewannen, die hier zur Tränke von Tieren sind. Und eine Ansitzleiter mit einem schönen Schussfeld auf den Hundeplatz. Dahinter. Zwischen Würmel und Erblatt. Gibt es noch einen Dorf? Ja. Ja. Ja, genau. Okay. Ich guck gleich. Ja. Also wir gehen jetzt hier auf Wilsiefen. Ja, und dann. Und dann gehen wir mal eben nochmal rüber zum Silo und dann echt? Gehen wir Kaffee trinken. Ja, klar. Ja, ihr hört aber echt die harten. Ja, ihr könnt ja schon gern vorgehen. Dann ist der Kaffee fertig, wenn wir kommen. Das macht wer weiß, wann die mich chemisch wieder in Zustand versetzen, dass sowas nicht geht. Deswegen genieße ich das mal jetzt. Ja, ich dachte immer wegen was trinken und so. Nee, dann müsste ich ja auch loswerden. Ja, aber das heißt. Schnäpsiefen heißt das. Schnäpsiefen. Ja. Ganz nach dem Schnäpsiefen, der da fließt. Kriege ich noch ein Austauschtuch? Ja. Meins ist nämlich jetzt an der Kapazitätsgrenze angekommen. Kannst du auch gerne mitnehmen. Hast du denn noch eins? Ja, ich habe ja hier mein Spezial. Ach so, die. Spezial mit Staubtüchern, oder? Ich tue dir da trotzdem mal, falls dein Tuch einfriert. Wenn du das geschickt machst, ne, dann nimmst du so ein kleines, so ein 20x20 cm Kissen, machst da ein bisschen Katzenstreu rein, machst einen Reißverschluss zu und dann kannst du da so oft reinschnauben, bis das Ding hart ist. Ne, und dann schüttest du es aus, neues Katzenstreu rein und zack geht's weiter. Das ist super. Nicht? Na, ich weiß Gott. Nicht. Katzenstreuentsorgung ist immer mit so Problemen. Katzenstreu, ach, wie ich mich aufs Schnauben freue. Ja, das ist doch schön. Das ist wie von Helge. Willst du eine saubere Nase haben? Musst du Katzenstreuertütchen tragen? Ja, jetzt geht's mit uns bergab. Richtung Wilsiefen. Nebeneinander können wir nicht gehen, nur hintereinander, weil eine Seite ist vereist. Das ist ein bisschen glatt hier. Würde ich da ins Rutschen kommen, dann, ja, das kennt man. Unaufhaltsam. Momentan sollte man da tunlichst aufpassen, weil die Zeit, wo man erwartungsfreudig im Krankenhaus empfangen wird mit einem Sprunggelenksbruch, weil die Leute nichts zu tun haben, ist relativ gering. Gerade jetzt nach der Zeit, wo es dann öfter schon mal rutschig war und die Leute sich reihenweise hingelegt haben, mit Bruch hier und Bruch da. Ja, die Unfallchirurgie ist auch kein schöner Ort, um den Winter zu verbringen. Ja, obwohl im Sommer ist es lästiger. Aber so im Februar Sprunggelenksbruch, da kenne ich mich mit aus. Das muss ich also nicht nochmal haben. Bitte nein. Das haben die recht ordentlich zusammengeflickt. Da habe ich kaum mal Läste mit, ab und zu mal ein bisschen, aber das ist, hält sich sehr in Grenzen. So, der macht der verscharrt den Hundeköttel mal eben noch irgendwo an der Seite. Ja gut, wenn hier ein Hundeplatz ist, dann haben sie hier natürlich auch mit Hunden zu tun. Wobei, eben war ja ein Schäferhundbild an diesem Platz. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Freier ist oder einer vom SV. Da müsste man dann mal gucken. Weil wenn das einer vom SV ist, da wollen die ja nichts anderes haben. Ja, nehmen die dann nur Schäferhunde? Ja, klar. Steckt das in dem SV schon drin? Ja, das heißt Schäferhundverein. Ah. Wer hätte es gedacht? Ja, ich kenne mich da einen Hauch aus, weil ich war vermutet, da, dass es so ist. Ich war da mal lang genug dabei. Moin. Jutte Moin. Und ja, das ist nicht meins. Das ist mir, ach ja. Ich meine, für mich sind ja Schäferhunde immer noch die schönsten Hunde, ne? Aber in ihrer ursprünglichen Form. Das heißt, nicht mit dieser kaputt gezüchteten Hüfte, damit sie schöner aussehen, ein bisschen mehr auf Vortrieb gehen. Das ist alles so, das hätte man nicht tun sollen, alleine um der Optik und der Schönheit und dem Blabla wegen. Ja, und dann ist das halt so eine, im Endeffekt ist das Linienzucht. Und Linienzucht bedeutet ja Inzucht im höchsten Maße. Ja, ja. Natürlich hast du dann da lauter Probleme. Ja, ja, zu das hochliegende war halt damals, Nieren etc., das ist ja alles so problematisch bei den Also Tieren, ich hatte damals mit meinem innerhalb von 3 Jahren 6.000 Mack an Arztkosten. Überbiss, also beziehungsweise ein Fehlbiss, der hatte einen Zahn, der ging, der untere Eckzahn, der ging in oberen Gaumen, der war ein Einhoder, der hatte, ach Gott und die Welt, schwere HD. Und wäre es damals nach dem Züchter gegangen, wäre der Hund eingeschläfert worden, weil er halt nicht dem Rassestandard entsprach und negativen Einfluss auf die Geschwister hat, weil wenn du nämlich in dem Wurf einen so einen drin hast, dann ist das mit den Geschwistern auch nicht mehr so toll. Ja, dann hätte ich auch das Geld zurückgekriegt, wenn ich ihm den gegeben hätte, aber der hätte dann wahrscheinlich keinen Tag mehr gemacht. Nee, der nicht. Und das ist, ja, das ist aber eine Art und Weise. Das geht nicht. Nee, mache ich nicht und deswegen war ich in dieser Ortsgruppe dann auch nicht mehr sehr gelitten. Ja. War mir aber auch egal. Das ist dann wurscht, und deswegen Hund gegebenenfalls ja. Wobei ich gemerkt habe, dass Hund für mich auch nichts ist. Man kann einem Hund nicht selber Verantwortung geben. Ne? Für Frau und Kind, da funktioniert das. Da kannst du auch mal sagen, hier mach mal den Kram da selber. Ich bin jetzt mal weg, aber das geht halt bei Hund nicht. Deswegen, das ist für mich zu einschränkend. Nicht. Das ist nicht so. Und den tust du ja auch nicht wie so eine Katze vor die Tür setzen und sag, mach mal, ne? Also wenn es nach mir ging, dann müssten Katzenbesitzer auch Steuern zahlen. Ja. Und also ich habe selber eine Katze, aber ich, ja. Also weißt du, ich habe Vögel im Garten und ich habe auch ganzjährig Futter im Garten für die Vögel. Und ich habe einen Riesenhals, wenn dann die Katzen kommen und meinen, sie müssen da Vögel jagen. Und diese scheiß Mäuse, die ich im Garten habe, die jagen sie nicht. Die jagen sie nicht, ne? Ne? So. Die sind nicht so spannend. Aber bringen dann noch die letzten Singvögel um, die wir haben. Haben wir sowieso zu wenig. Finde ich nicht gut. Problem ist, wir haben machen zu viele Katzen. Ja. Das ist so. Das haben wir aber auch nur, weil du für die Viecher keine Steuern zahlen musst. Müsstest du die Katzen chippen, damit sie nachvollziehbar sind, ne? Wem sie gehört, und dafür dann Steuern zahlen, dann wäre das eine ganz andere Nummer. Ja, auch. Und mein Hund, der darf nicht streuen und beim Nachbarn die Kaninchen totbeißen. Aber eine Katze, die muss man ja streuen lassen, das ist ja deren Art. Ist ja auch deren Natur. Ja, aber Wölfe, deren Natur ist es doch auch. Zu streuen, ja klar, die muss man auch lassen. Und der Hund kommt ja vom Wolf. Also ist es ja auch dem seine Natur. Aber nein, das ist ja ganz was anderes. Wieder was anderes. Weißt du, weil die Leute einfach nicht in der Lage sind, mit dem Hund klarzukommen. Die haben es einfach nicht mehr gelernt. Ja, richtig. Früher, ne, so in 18, 1900, als hier auf dem Dorf jeder zweite einen Hund hatte. Schon aus Sicherheitsgründen. Ja, Hund oder Gänse. Da haben die Kinder halt mit auch den Nachbarshunden und so gespielt. Die sind damit aufgewachsen. Die wussten, okay, da gab es mal einen, der war etwas aggressiver, da bliebst du weg. Ja. Und es gab halt die anderen. Aber heutzutage, auch schon so ein Hund, Angst. Ja. Weißt du, da kommt eine Trethupe, der es alleine wahrscheinlich fast nicht mal mehr schafft, sich irgendwie aufgrund des Alters und des Hängebauchs auf den Pfoten zu halten. Aber dann direkt, nehmen Sie dieses Tier weg. Hier waren wir doch auch schon mal, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Naja, also es ist alles so ein bisschen, ich denke, es wird Zeit für die Menschheit. Ja. Auch wenn ich, also jeden Tag lese ich ja irgendwas in der Zeitung. Irgendein Quatsch. Da bin ich der Meinung, dieses mit ehemals, das muss aufhören. Also es sollte eigentlich nicht mehr irgendwann Leute geben, die jetzt von der Jetztzeit als ehemals reden, weil werden aber wahrscheinlich die meisten auch nicht. Ich muss das alles rausschneiden, das ist bitter. Wenn wir jetzt eine Aufnahme machen, sollten wir uns nicht abhalten lassen, auch privat zu sprechen. Das kann ja weg. Genau, das kann ja weg. Muss aber nicht. Das sieht echt total unbewohnt aus. Also die paar Plastikblumen da unten drin, die verstärken den Eindruck eher noch mehr. Ja. Als da oben die paar Telefonleitungen geht noch hin. Natürlich oben ins Geschoss, wo jeder das Telefon braucht. Ich mutmaße aber, dass die Leitung nicht unbedingt bewohnt sein muss. Ne? Also da kommt vielleicht auch nichts mehr. Da hinten ist noch ein kleines Stühlchen. Da ist auch noch ein Gastank. Gastank ist noch da. Könnte man ja gucken, ob da noch Gas drin ist. Könnte sein, dass die Bude dann irgendwie doch irgendwie auf 10, 12 Grad halten, damit das nicht ganz so schlimm ist mit dem Schimmel. Ne? Vielleicht ist auch Airbnb. So, Ferienhaus im Outback von Biel. Genau. Kommen Sie bei uns. Wir wohnen Sie weiter. Das ist da vorne eine Lärmschutzwand oder ist das eine Springschutzwand? Das ist nur Springschutz oder Absturzgitter auf der Wildtalbrücke, meinst du? Ja. Die ist erst da, seitdem sie den LKW da mal runtergeschubst haben. Wobei der am anderen Ende runtergefallen ist. Ne? Das war ja auch so ein Fail in der Berichterstattung damals. Da war es erst der böse LKW-Fahrer. Und bis man das mal anders kommuniziert hatte, dass denn überhaupt keine Schuld traf, weil du bist völlig ohnmächtig, wenn dir ein Auto unter einen Auflieger fährt. Ja, natürlich. Da machst du überhaupt nichts mehr als Lenkender. Und dieser Unfall, das ist auch nicht einmalig, sowas hat es auch hier und da auch schon mal gegeben, mit ähnlichen. Ja, wobei, früher war es ja auch, ich weiß nicht, ob das zu dieser Zeit schon anders war, aber du hast ja jetzt seitlich an vielen LKWs schon diese Unterfahrschutze. Ja, genau. Und ist mir danach auch erst aufgefallen. Das kann mit meiner Wahrnehmung zu tun haben oder weil es dann danach auch erst forciert wurde. Aber meines Wissens ist der doch da hinten irgendwie gegen und dann die Hinterachsen, die sind ja auf diesen Luftbälgen. Ne? Ja. Und da muss wohl der Luftbalg geplatzt sein. Ja. Und dann ist das Ding instabil geworden. Ja, ja, das ist alles so ein Thema. Fakt war, der Fahrer hatte keinen Führerschein. Ja. Und Fakt war, die haben versucht. Der PKW-Fahrer. Die ganze Sache der PKW-Fahrer. Die haben die versucht, der war unter Drogeneinfluss. Ja, und die haben versucht, das Ganze auch noch zu verschleiern. Ja. Und was dabei rausgekommen ist, ich glaube nicht, dass die Person dann in das Land zurück musste, wo sie hergekommen ist. Ja, das ist ja immer wieder. Also, ja. Was mich heutzutage am meisten ankotzt, ne? Und ich muss das tatsächlich sagen, und da mache ich jetzt keinen Unterschied, ob das jetzt jemand mit ausländischen Wurzeln ist oder einer mit deutschen Wurzeln oder was der für einen Pass hat und welche Farbe, das ist mir alles scheißegal. Ja. Aber die erste Frage, wenn hier irgendeiner Menschen umbringt oder irgend so eine Scheiße baut, ist der überhaupt zurechnungsfähig? Ja, ja. Ja? Das ist mir scheißegal. Wenn hier einer Leute abmurkst, da muss ich mir nicht überlegen, ob der in den Knast darf oder ob der in eine Psychiatrie muss. Ja. Da ist für mich die Sache immer ganz einfach. Da muss man den Rest der Bevölkerung davor schützen. Und ich habe auch immer, jetzt hier, wie mit diesem einen Typen, der jetzt hier in der Bahn Leute abgestochen hat, ne? Der ja mehrfach vorbestraft war und bla bla bla. Mhm. Ich bin der Ansicht, ein Psychiater, der solchen Menschen bescheinigt, dass sie keine Gefahr mehr... Oh. Moin. Das war das. Hallo. Tja. Der Hundi, das müsste eigentlich mehr Angst vor mir haben als ich vor ihm. Das sollte eigentlich merken. Nein, ich war noch nicht fertig. Ich bin der Ansicht, jeder Psychiater, der einem Kriminellen, einem nachweislich Kriminellen bescheinigt, dass er keine Gefahr mehr für die Menschheit oder für sich selber ist, ja. sollte diese Person rückfällig werden, dasselbe Strafmaß bekommen wie diese Person. Ja. Damit da verantwortlicher mit umgegangen wird, meinst Eben, du? Damit da nicht irgendwie ein labert gegen Geld, sondern damit er immer das Damoklesschwert über sich hat. So, jetzt werden die ganzen netten Leute kommen und sagen, ja, dann wird ja niemand mehr solche Leute, das Risiko ist ja viel zu... Genau, und darum geht es. Das Risiko ist nicht zu hoch, das Risiko ist immer da. Das kekst mich, dass die damit durchkommen. Staatenloser Palästinenser. Super. Ich denke, das Wegsperren in Deutschland dann tatsächlich auf Lebenszeit geht aber echt nur in der Psychiatrie. Das ist der einzige Raum, wo das geht. Aus dem Knast bist du ja irgendwann wieder raus. Gute Führung etc. Es kommt drauf an. Du musst ja nur 23 Mal lebenslänglich kriegen. Es 23 mal 15 Jahre. Gibt es diese Aufaddierung im deutschen Recht? Oder ist das nicht so ein amerikanisches Ding? Nee, ich glaube, das geht. Und du kannst auch ohne Bewährung ausdrücken. Ja, gut, das Bewährung kann man ja auch. Genau. Ja, aber ich finde das auch albern, dass du sagst, okay, der kommt jetzt in den Knast, 15 Jahre und danach in lebenslange Restverwahrung oder so. Ja. Weißt du? Ist auch schwierig, ne? Ja, es ist schwierig. Ja, ich war erstaunt, dass die gestern hier nochmal mit einer Lok drüber gefahren sind. Ja, müssen wir ab und zu mal machen, damit der Rost weg ist. Ich habe nicht verstanden, was sie vorhatten. Die war lang weg, so morgens um 10 und dann 6 Stunden später kam sie unten aus Wiel wieder zurück. Vielleicht eine Besuchsfahrt. Oder aus Waldbröl, keine Ahnung, hat sie gemacht, oder eine Wartungsfahrt. Ja, vielleicht in der Art. Einfach mal gucken, wie die Schienen noch sind. Sehr traurig, auf dieser Website von der Wieltalbahn, wenn du da drauf guckst, die geplanten Fahrten, die für dieses Jahr haben. Die erste ist schon gecancelt, aus technischen Gründen. Ja, ich habe ja mit der Wieltalbahn so ein bisschen meine persönlichen Probleme. Weil was mich am meisten kekst, ist, in den meisten Kartenwerken ist die Strecke als stillgelegt deklariert. Ja. Wenn ich also eine Bahntrasse habe, die als stillgelegt deklariert ist, dann müsste ich ja dahergehen dürfen. Ja. Ist natürlich doof, wenn plötzlich eine Dampflok da durchkommt und du nicht mehr auf Seite springen kannst. Ne? Außer an irgendwelche Baratten, Dornen oder sonst irgendwas, wenn es eng ist. Also das ist schon mal scheiße. Und dann gab es ja so Sachen wie zum Beispiel Firma Kotz. Da geht ja die Wieltalbahn mitten durchs Werk. Das wollten die ja eigentlich nicht mehr haben. Ja. Aber die Wieltalbahn bzw. die Freunde der Wieltalbahn haben eine sehr große Lobby innerhalb von Deutschland. Und gegen diese Bahn darfst du auch nichts sagen. Und da regen sich dann Menschen auf, wenn du da irgendwas einschränken willst, die noch nie gesehen haben, die wahrscheinlich noch nie mal wissen, wo Wiel ist. Aber die regen sich auf. Das ist schon der Hammer. Und ich weiß auch schon von Drohungen gegen Beamte. Oh, das weiß ich von der Person selber. Hat abgegangen hier. Oh, der hat auch schon schönere Tage gesehen, der Hänger. Hä? Der Hänger hat auch schon bessere Tage gesehen. Oh, na, hat da einer wohl Probleme mit dem Rückwärtsfahren. Ja. Oder einer hatte Probleme mit dem Dahinteranhalten. Dir leihe ich noch mal meinen Hänger. Tja, irgendwas immer. Hast du ein kleines Hängerchen? Ich hab einen kleinen Hänger. So, es rauscht die Autobahn. Jupp. Ah, hier haben die echt noch alle Stromanschluss von oben. Ja, der ganze Unterhof hier. Echt? Alles durch die Luft verkabelt. Was man nicht verstehen kann, weil das hier ist ja mal gar nicht so lange her, dass das neu gekommen ist, ne? Ja, da hätte man auch das Kabel in den Boden legen können. Unter den neuen Teer drunter legen können. Nee. Oberleitung. Aber dafür mit fast neuen Masten. Ja, müssen sie ja alle paar Jahre machen. Ja. Was ist das hier? Weil wird ja nichts mehr mit, wie hieß das Zeug jetzt? Carbonium. Regenrückhaltebecken, Bauwerksnummer 5010-697, Standort Brückenstraße in Wiel. BRW 4, Betriebskilometer 120,087. 5 Stunden. Ne, das ist ein 5 Stunden Regenrückhaltebecken. Und danach geht das ab in die Wiel. Ja, da ist der Durchgang. Das läuft dann hier so im Schuss über die Straße. Das ist ja spannend. Und dann gibt es an der Wiel unten auch noch ein Rohr mit so einem Siphon, also nur umgekehrt. Ne? Nicht so, wie man das beim Waschbecken kennt, von unten nach oben und wieder nach oben, sondern... Und was macht das? Ich denke mal, dass da bei großem Druck das überflüssige Wasser rausschießen würde. Habe ich allerdings noch nicht gesehen, dass das passiert. Was für ein Druck? Wenn das Rückhaltebecken hier voll ist. Ah. Ich glaube nicht, dass das über die Straße läuft, sondern dann über das ist hier so ein Rohr von halben Meter Durchmesser. Das ist schon massiv. DN 500. Ja, jetzt haben sie da beeilig, die Mädels. Ne? Der Wiese soll demnächst Senioren-Tagespflege, Seniorenwohnung und so was entstehen. Ich habe ja zuerst was anderes gedacht. Der Wiese Senioren, ich dachte, oh, Friedhofserweiterung. Nee. Nicht die letzte Ruhestätte, sondern die davor. Ah, vorletzte Ruhestätte. Hier kannst du auch noch schön ein Haus kaufen. Verkehrsgünstig angebunden. Autobahn in Wurfweite. Ja, aber der Rampenwinkel ist zu steil. Das wär's noch, ne? Hast du hier unten so einen Aufzug? Fährst du mit dem Auto rein? Du wirst drückst schon auf, beschleunigt. Nee, drückst auf Autobahn. Gehen oben auf der Autobahn, Klappe rote auf. Blinkelampen an, fahren Poller raus, so schräg ableitende. Poller raus. Die Fahrbahn wird auf eine verengt, ne, weil Rechtsfahrbahn. Und dann fährst du mit deinem Katapult da geht die Klappe da auf, dann, nee, da geht die Klappe auf, dann fährt langsam das Auto oben rauf, dann geht das Ding auf und dann fährst du auf dem Beschleunigungsstreifen, gibst Gas und wenn das Ding wieder runterfährt. Was? Wie lang der Reifen das mag? Keine Ahnung. Der steht auf einem Zentimeter. Ja, mach doch ein Foto. Geil. Das ist Parken für Fortgeschrittene. Das ist echt krass. Das ist echt cool. Ja, ich meine, Parken auf dem Bürgersteig ist ja sowieso nicht so erlaubt. Ja, das ist schon stark, ne? Dann ist hier außerhalb geschlossener Ortschaften, darfst du noch nicht auf der Straße stehen. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, wann der Hang hier hinterherkommt. Die Wurzeln da alle abfaulen. Da ist doch eine Leitplanke, da passiert doch nichts. Da passiert doch nichts. Da kann nichts passieren. Was soll denn da passieren? Gar nichts kann da passieren. Selbst das Stromhäuschen ist ja noch nicht weg. Das hält auch noch das Nötigste auf. Ja, das wird demnächst der Lost Place 2100. Das alte Stromhäuschen. Dann gehen dann so zwei Leute, machen einen Podcast. Genau. Und erzählen über das alte Stromhäuschen und als der Kaff hier noch Strom hatte. Strom über Oberleitung kriegte. Damals gab es hier noch Strom. Ja. Demnächst hat jeder sein eigenes Stromdings auf dem Dach. Genau. Und Speicher. Und dann darf er nur so viel Strom verbrauchen, wie er auch selber erwirtschaftet. Ja. Und ansonsten geht halt Licht aus. Ansonsten muss halt einer. Ja, ansonsten hast du einen Generator, aber der Sprit wird so teuer, dass die Kilowattstunde vom Generator dann 100 Euro kostet. So, dann überlegst du dir, ob du noch eine Solarzelle aufs Dach tust oder eben nicht. Ja, das wird. Ich habe so eine Lampe bei uns im Haus vergessen, auf LED umzurüsten. Und? Da war ich gestern oben auf dem Dach, war die an. 260 Watt Glühlampen. Wow. Ich sag, 120 Watt. 120 Watt. Über ein Jahr. Das ist mehr Stromleistung, die das jetzt braucht, wie wir im ganzen Haus überhaupt an Lichtleistung zur Verfügung haben. Über den Daumen hier recht. Wahnsinn. LED hat 5 Watt. Ja. So viele Lampen habe ich gar nicht. Muss ich dringend noch austauschen. Der Schwiegervater hat ja nichts anderes gekauft, die 60 Watt Lampen. Ja, man muss aber manchmal auch zu Leuten sagen, wenn die dann kommen und so, musst du immer diese Autos abwarten. Weißt du, wenn die dann kommen und so und dann heißt das eben, wenn du halt durchheizt mit den Lampen, eure Armut kotzt mich an. Da ist das eben so. Ja. Das ist auch hier so eine Baracke, wenn ich sehe, wie da die Vorhänge hängen. Ja, ne? Ja. Oh, die haben ja hier so eine peinliche Sirene. Oh, hör mal. Und vor allen Dingen, wenn die losgeht, der eine Schaltrichter ist genau auf unsere Buze. Das ist abartig laut. Also, bei uns ist die ja oben auf dem, bei der Genossenschaft. Und die hört man bei uns ja fast gar nicht. Ja, und die hat Schaltrichter, glaube ich, in 4 Richtungen. Ja. Aber ja, die alten damals. Ist halt ein digitales Signal. Ist halt scheiße. Früher war besser. Und sag mal, wenn du Luft strömen lässt auf so eine Turbine und das heult, das klingt auch nicht schön, aber angenehmer. Und vor allen Dingen laut. Ja, der Bach, der unten mündet, der fliegt hier irgendwo, dann kommt der hier quer. Aha. Dann kommt der da unten wieder raus und mündet dann da in diesen Kanal. So. Yay. Fiskars, ah. Ja, ja. Sehr gut. Team Fiskars. Sagt er hier wieder voll. Ja, das waren unsere Erkenntnisse am Wegesrand. Wir hatten eine Menge Spaß dabei und selbstverständlich auch bei der Begutachtung der Relikte, die von damals übrig geblieben sind. Wer sich das anhören möchte, der möge doch bitte Nachhall aus ehemals Episode 1 hören. Den gibt's wie jeden Podcast entweder im Podcatcher oder über Feed, wo man es halt bekommt. Ihr wisst das. Das Interessante war, um meine Benzinpumpe zu tauschen, also nicht meine, sondern die in meinem Auto, muss, war ja nicht eben noch Eis? Nee, wir sind hier abgegangen, ne? Naja, muss die Rückbank ausgebaut werden. Und wenn die Rückbank ausgebaut ist, kommt man dann an die Verschraubung der Benzinpumpe und kann sie wohl in Richtung Innenraum rausnehmen. Das soll ganz gut funktionieren. Man behilft sich dann einer Schüssel oder eines anderen Dings, wo man sie dann reinstellt, um nicht das ganze Auto voll zu kleckern. Wichtig war nur, der Benzintank sollte nicht voller als Viertel voll sein. Ich habe von zu Hause ein paar Kilometer hier bis zu meinem Autohaus des Vertrauens. Und meine Tankanzeige, ihres Zeichens digital, sagte, ja, du bist zwei Drittel Viertel. Für die Leute unter euch, die mit Bruchrechnung nicht ganz so bewandert sind, ich habe quasi 12 Segmente für 60 Liter. Das heißt, ein Segment müsste theoretisch 5 Liter anzeigen. Zwei Segmente hatte ich. Das heißt, das ist schon wieder Kacke, das ist ja... Zwei Segmente hatte ich, sprich 10 Liter. Jetzt wollte ich das Auto eigentlich mit Viertel voll hier hinstellen, musste noch die Anfahrt einrechnen und dachte, naja, tankst du halt mal 10 Liter drauf. Was ist das jetzt hier? Pferdemist oder was? Darf ich nicht durchgehen. Tankst du halt 10 Liter drauf, dann kannst du 5 Liter verfahren. Und bei entsprechender Fahrweise schaffe ich das ganz locker. Dann sollte es mit Viertel hier sein. Gesagt, getan, ich fahre zur Tanke, pack 10 Liter rein, sagt die Tankanzeige, 5 Segmente. 5 Liter zu viel. Und das ist halt das Problem mit digitalen Geschichten. Man weiß nie, wo die Schaltschwelle von dem Mist ist. Wahrscheinlich hat die jetzt gerade, weil irgendwo zwischen 10 und 15 Liter muss sie ja entweder ein Segment zu- oder abschalten, hat sie wahrscheinlich gerade so die Marke unterhalb, also zwischen 15 und 10 Litern erwischt und zeigte dann an, ja, es sind noch 10, waren vielleicht aber noch 13 oder 12,5, keine Ahnung, wo das Ding halt schaltet. Vielleicht, weil es auch noch ein bisschen schräg stand. Ja, dann waren die 10 Liter halt zu viel. So, jetzt könnte es sein, wenn die von ihrem Parkplatz in die Halle fahren, dass er dann wirklich bei Viertel steht oder dass noch 2,5 Liter zu viel drin sind. Aber ich glaube, daran wird es ja jetzt wohl nicht hängen. Geht wohl eher nur darum, dass sie, wenn sie die Benzinpumpe rausziehen, die sind ja heutzutage mit so einem Umgehäuse, also das ist jetzt gefährliches Halbwissen, mit so einem Umgehäuse und so einem Benzinsumpf, alles Mögliche, dann ist ja in der Benzinpumpe noch eine ganze Menge Sprit in diesem Sumpf drin. Das ist, wenn die Benzinpumpe im Tank ist, eigentlich ja kein Problem. Wenn allerdings die Benzinpumpe neu ist, dann ist der Sumpf leer und die Benzinpumpe verdrängt natürlich wesentlich mehr Volumen. Und dann könnte der Benzinpegel so weit steigen, dass das Zeug oben aus der Tanköffnung gedrückt wird. Und dann habe ich Benzin im Auto. Ja, es riecht nicht nur scheiße oder hält sich vom Geruch her. Je nachdem, wo es dann in den Teppich läuft, dann ist es ein Lösemittel und macht wahrscheinlich noch irgendwie was kaputt. Kunststoffe oder Kunstfasern oder was auch immer im Auto verbaut ist. Ja, und man hat eine explosionsfähige Atmosphäre im Fahrzeug. Das braucht also alles kein Mensch. Deswegen hoffe ich aber nicht, dass es daran liegt. Man hatte mir im Vorfeld gesagt, wenn zu viel Sprit drin ist, werden sie ihn vorher abpumpen. Und den können sie natürlich nicht wieder reinpumpen, weil man nicht weiß, ob er jetzt verdreckt ist. Das wäre dann auch schade bei den jetzigen Spritpreisen. Schön ist anders, aber was will man machen? Schon nasse Füße oder geht's noch? Ein bisschen. Oh je. Vor uns ist gewaltiges Rauschen. Ich mutmaße... Ah, hier waren überall Wildschweine, das ist auch nicht witzig. Gewaltiges Rauschen. Ich mutmaße, dass da die A45 herläuft. Nicht so doll, das Ganze. Ja, hier ist auch nicht schön. Alles total matschig. Eis und Wasser. Könnte echt besser sein. Unerquicklich. Ich würde jetzt wesentlich lieber im Keller sitzen und die Podcasts fertig schneiden. Ach, übrigens, noch so eine Geschichte. Ich hab's ja, oder wahrscheinlich hab das schon gehört, weil... Wahrscheinlich habt ihr das schon gehört. Wir haben, anders als üblich, mit zwei Rekordern aufgenommen. Das heißt, Frank hatte einen Rekorder und ein Lavaliermikrofon. Ich hatte einen Rekorder und ein Lavaliermikrofon. Und dabei ergaben sich mehrere Schwierigkeiten. Nämlich, die eine Sache war, haben beide Aufnahmen exakt dieselbe Geschwindigkeit? Oder läuft eine Milli- oder Mikrosekunden schneller? Oder langsamer und es ergibt sich ein Phasing-Effekt. Und die andere Geschichte, halten beide überhaupt durch? Was soll ich sagen? Franks Rekorder schaltete irgendwann, ob es jetzt an der Batterie oder an der Kälte oder woran auch immer lag, vielleicht auch an der Karte, aus. Und zack, fehlte uns eine halbe Stunde. Was einerseits schade war, ich zwar dadurch retten konnte, dass mein Mikro Frank rudimentär noch mit aufgenommen hat, aber die Teile dann vom Pegel her anzuheben, hebt natürlich auch sämtliche Nebengeräusche an. Mein Ärmelrascheln, mein schweres Atmen, was auch immer. Aber weil es halt in erster Linie um die Gesprächsinhalte ging, habe ich es dann gemacht. Das ist dann also schon die erste Einschränkung, die nicht so schön ist. Und die zweite dann, es gab tatsächlich eine Phasenverschiebung, weil Franks Rekorder ein wenig voreilte. Ich habe jetzt ganz vermessen meine Aufnahme als Referenzgeschwindigkeit genommen, sodass ich, wenn wir nicht sehr nah zusammenstanden, hat mein Mikrofon Frank nur so leise aufgenommen, dass er es unproblematisch von der Lautstärke übersprechen konnte mit seiner Aufnahme. Das war dann kein Problem. An Stellen, wo wir allerdings nah zusammenstanden, konnte man dieses Phasing sehr gut hören. Wie so ein Effekt-Phasing-Gerät, also ein Phaser, den man beispielsweise an Keyboard oder eine Gitarre oder sonst wo als Effektgerät halt anstecken kann. Und das galt es dann ein wenig zu minimieren. Das heißt, ich musste immer wieder einen Schnitt machen in der Nähe solcher Stellen und den Frank ein wenig zurücksetzen. Es geht da wirklich nur um Millisekunden, um die ganze Sache zu verbessern. Es ist aber nicht optimal. Und diese ganze Schneiderei hat dann etwas Zeit gekostet. Aber nun ja, Frank meinte, das könnte unter Umständen an unterschiedlichen Bitraten liegen. Halte ich auch für möglich. Die Frage ist nur, ob wir das synchronisieren können, weil mein Gerät macht halt diese 32-Bit-Float. Wie viel das Gerät von Frank macht, weiß ich nicht. Der hat möglicherweise auch eine feste Bitrate, aber das könnte ich bei meinem jetzt nicht einstellen. Die Alternative wäre, ein anderes Gerät zu nehmen, mit den Einschränkungen, die das andere Gerät dann bringt, aber theoretisch wäre es machbar. Trägt dann halt nur etwas mehr auf, weil der kleine Zoom-Rekorder ist schon sehr schnucklig und der H1, der ist dagegen schon ein wenig plumper. Hauptstraße, da wollen wir ja nicht hin, ne? Eigentlich müssen wir wieder zurück. Ja, ich weiß nicht, wo wir sind, Frau. Ja, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, bis das Auto der Holden fertig ist und eine Dreiviertelstunde bis zu meinem. Die Zeit will totgeschlagen werden. Hier riecht es irgendwie nach Bratwurst. Meinst du nicht? Ich finde hier ist... Hä? Wäre jetzt ja noch was, wenn wir jetzt hier ein paar Meter gehen und steht da so eine Currywurstbude. Das wäre noch ein Knaller. Ja, oben am Berg. Mit Blick auf den Barranco. Das ist eben das Unschöne, dass man sich da nicht mehr so nett hinsetzen kann im Autohaus, ne? Wo die jetzt das Dach kaputt haben. Ja, aber bald ist eben nicht jetzt. Sonst hätte man da mal schön sitzen können. Hätte auch bei denen Käffchen gekriegt. Aber Trauerspiel, dass das so lange dauert. Aber klar, wenn jetzt hier Winter ist, da haben sie alle schlecht Wetter. Dann kriegst du den Dachdecker nicht. Oder den, was weiß ich, der da in der Zwischendecke noch rumfrickeln muss. Ist halt alles kompliziert. Neue Lehrlinge gibt es nicht. Und die Alten, die sind ja alle bald so alt. Die können ja fast nicht mehr arbeiten. Was soll ich sagen? Wenn man jetzt hier einen Cache findet, dann weiß ich, dass wir hier doch richtig sind. Dann bin ich damals halt nicht Feldweg, sondern hier echt Straße gegangen. Auch ein Weg in den Wald, aber... Aber das müsste ja dann die Straße von eben sein, ne? Diese... Diese Hauptstraße, oder? Nee, die macht hier nur eine Welle, das ist die hier. Das ist nicht die Straße von eben. Ja, dann... Ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach hier mal ein Stück weiter und gucken mal, was passiert. Wir können ja so um Viertel nach einfach mal gucken, wo wir sind. In 25 Minuten. Da gucken wir mal, wo wir sind. Weil dann sind wir eigentlich eine Stunde unterwegs. Dann ist die Frage, ob man eine Abkürzung geht oder den gleichen Weg zurück. Und dann ist ja wahrscheinlich nicht mehr viel warten. 6,2. Also dafür, dass ich gestern das Pensum nicht hatte, werde ich es heute wohl schaffen. Unter Garantie. Ich weiß noch nicht, wo wir hier landen. Das ist das Problem. Es ist zwar auch ein Wanderweg, aber weiß der Geier. Genau, das Kreuz mit den Schuhen. Da war ich schon mal. Ja? Das habe ich schon mal fotografiert, ja. Also, dann sind wir hier schon mal richtig. Links oder rechts? Das ist die Frage. Ich glaube, gehen jetzt mal nach da. Wird schon hinkommen. Ich weiß nicht, ob ich beim letzten Mal von der anderen Seite gekommen bin. Kann auch sein. Weil irgendwo kam ja noch mal so eine Kirche oder eine Kapelle. Aber ich weiß nicht, in welche Richtung. Ein Kreuz mit Wanderschuhen unten am Fuß. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal hier war. Aber da bin ich auch da dran vorbeigekommen. Deswegen bin ich irgendwie auf dem richtigen Weg, denke ich. Sicher sein kann man sich selbstverständlich nicht. Aber wir werden schon zurückfinden. Zur Not mit dem Handy meiner Holden. Aber es dauert ja auch noch ein bisschen, bis er mit dem Auto so weit ist. Was ist denn da vorne? Ich glaube, wir sind richtig. Da scheint die Kapelle zu sein, wo ich neulich war. Dann stimmt das schon. Da hat das Umherirren im Wald ja etwas geholfen. Ich weiß gar nicht, was damals war. Ob das eine Inst war oder keine Ahnung. Aber ich bin hier halt auch cachen gegangen. Was heißt auch? Also spazieren gegangen, aber habe ein paar Dosen mitgenommen. War auch keine so lange Aktion. Jetzt kommt uns ein Trecker mit Güllefass entgegen. Das brauche ich. Am besten machen wir mal einen guten Schritt zur Seite, bevor wir jetzt noch mit so einer Scheiße verspritzt werden. Da wird er ja etwas vom Stapel lassen, der Gute. Die Kirche. Da bin ich ja mal gespannt, ob die offen ist. Ja, oder die Kapelle, was auch immer. Letztes Mal, als ich da war, waren hier eine ganze Menge Jugendliche und Leute, als wäre hier irgendwie so ein Kolleg gewesen. Dornschlade, Ort des Gebets, der Besinnung. Um Ruhe wird gebeten. Müssen gleich da lang. Ich habe mal ein paar Kerzen angezündet. Regnet es nicht mehr. Sind wir ja grundsätzlich mal richtig. Waldsofa, ach da. Da ist ein Waldsofa. Setze ich mich aber jetzt nicht rein. Ist gerade zu nass. Ist natürlich die Frage, wie lange wir jetzt noch brauchen. Wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde brauchen, dann dauert es nur noch ungefähr eine halbe Stunde, bis das Ding fertig ist. Theoretisch. Ob sich dann das Fahren noch lohnt, ist die Frage. Die Reifendrucksensoren spinnen übrigens immer noch wie das Aufnahmegerät vom Frank. Die Überprüfung ergab, dass erstere vollkommen in Ordnung sind. Die Erhöhung des Reifendrucks um 0,2 bar sollte das winterbedingte Problem lösen. Die Rückfahrt belehrte mich jedoch eines Besseren. Auf der Autobahn kam die Warnung erneut, erlosch aber vor dem Verlassen wieder. Laut der Werkstatt meines Vertrauens sind Meldungen der Reifendrucksensoren nicht mehr TÜV-entscheidend. Somit ist es egal, ob die Kontrollleuchte für Reifendruck leuchtet, blinkt oder aus ist. Das Pepperl ist nicht gefährdet und es empfiehlt sich, alle 2 Wochen den Reifendruck zu kontrollieren. Wie damals TM, als es den neumodischen Schnickschnack noch nicht gab. Und mit dieser wichtigen Bombenerkenntnis endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 127 vom 3.2.2023. Ich danke fürs Zuhören, bleib gesund und mir gewogen.